Was könntest du mir beibringen? Ja, ich weiß ja nicht, was du nicht kannst. Ach, da fällt mir auch wenig ein. Kann eigentlich alles. Jetzt kommt Lasse. Hör mal, schön, dass du es auch noch mal einrichten kannst. Ich hab mal hier übernommen, Lasse. Setz dich doch mal dazu. Ja, wir haben ein bisschen Zeit, weil wir später anfangen. Mhm. Das heißt 4 Minuten noch. Ich brauche einen Kopfhörer noch. Ach Quatsch, Kopfhörer. Lasse, kannst du kochen? Ich kann kochen, ja. Echt, du kannst kochen? Ja, ein bisschen. Also ich kann jetzt, nicht jetzt richtig gut, aber ich kann kochen. Stimmt, Lasse möchte an diesem Wochenende Gulasch machen. Ja, ich mache einen Gulasch. Das ist ja mit Klößen. Ja, mit Klößen. Kannst du auch Rouladen? Jetzt wird's ausgecheckt. Ich glaube, Jürgen möchte sich das bei dir einladen. Habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, das werde ich auch mal probieren. Nee, meine Mama sagte mir, dass das extrem schwierig ist, Rouladen zu machen. Ja, mit Speck und Senf und so. Ja, das ist ein Einrollen, ja, und das dauert ewig. Das war auch lecker. Aber Gulasch ist auch schon toll. Respekt, ja. Ich kann gar vier nicht. 4 Stunden muss es ziehen, gesehen. Mindestens. Boah. Ja. Echt, es ist Freitagnacht, 1 Uhr. Ich sitze hier mit zwei wirklich guten Männern und es geht um Gulasch. Ja. Ja, Mann, Lasse, es war ein schöner Abend mit dir. Das wieder fand mal. Ich auch, Sabine. Ich glaube, ich bin Ende November nochmal da. Das sind ja auch immer die Momente, wo ich dann Jürgen mal treffe. Das ganze Jahr nicht, aber wenn ich Klug mache. Ja, natürlich freuen wir uns. So, Jürgen, also bei dir geht's jetzt weiter. Du hast jetzt Dienststündchen. Genau, in 4 Minuten, gut. 3 Minuten ungefähr. 3 Minuten, ja. Genau. Freie Themennacht wieder. Ja. Man kann auch anrufen und dem Jürgen Kochrezepte durchgeben. Das würde mich nicht so sehr interessieren. So, und Lasse geht jetzt noch auf eine Afterwork-Party, oder wie darf ich das verstehen? Tut er das? Ja, ja. Ja, ich muss jetzt auch noch ein bisschen, ich darf jetzt auch noch ein bisschen auflegen. Wo im Essen, im Hotel Shanghai. Da mit Phil Fulner und Fred Falke. Ja. Oh, dann bist du eine Stunde erst da. Und das wird wild. Ja, ungefähr eine Stunde. Lange Nacht. Ja. Kennen wir ja. Ja. Tja, was mache ich? Bei Jürgen anrufen oder Gulasch kochen? Du kannst ja mit ihm fahren. Ja, du kannst ja mitfahren, ja. Ich hab einen Vogel, ich fahre jetzt nicht noch nach Essen. Ich fahre hier aus der Tür in die nächste Kneipe. Ich trinke jetzt noch ein Absackerbierchen und dann mit dem Arsch ins Bett. Ich bin auch Rock'n'Roll. Also, ich verabschiede mich. Herzlichen Dank für den schönen Abend. Dir noch eine gute Nacht, Jürgen. Danke, und danke. Alter, fahr vorsichtig, ne? Das mache ich. Natürlich. Musst jetzt mal die Mutti hier raushängen lassen. Bitte. Talkradio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ein bisschen später als geplant, aber wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, diese Telefonnummer